Zum 16. Jahrestag der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni stellte die Deutsche Studiengruppe für koreanische Kultur am 9. und 10. Juni einen Beitrag ins Internet. Darin wurde hervorgehoben, die Ära der Landesvereinigung vom 15. Juni, die dank der hervorragenden Führung vom Herrn Kim Jong-il eingeleitet worden sei, sei ein historischer Wendepunkt in der Bewegung für die Wiedervereinigung Koreas gewesen. Herr Kim Jong-un führte klug den Kampf für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, die ein lebenslanger Wunsch von Präsidenten Kim Il-sung und dem Staatsführer Kim Jong-il und die größte nationale Sehnsucht gewesen sei.